Seite. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Für mich ist Arbeit mit Theorie vor allen Dingen immer auch eine Arbeit daran, einen bestimmten Blick auf Gesellschaft zu werfen. Das kann ich tun mit Theorie inspiriert durch Gramsci, das kann ich aber auch tun mit Theorie inspiriert durch ganz andere Denkerinnen, Autorinnen und auch Menschen, die stark in politischer Praxis involviert sind. Also das ist vor allen Dingen so eine Art inneres Geländer oder eine bestimmte Brille, die ich aufsetze. Und heute setze ich die gramscianische Brille auf, wenn ich bestimmte politische Prozesse beschreiben will. Und ich fand jetzt eben gerade diese Veranstaltung zu revolutionärer Stadtteilarbeit sehr, sehr spannend zuzuhören. Ich habe selber auch mitgeholfen beim Aufbau einer Mieterinneninitiative in Berlin-Gropiusstadt. Das ist ein ähnlicher Stadtteil, wie, würde ich sagen, im Großen und Ganzen wie Bremen-Gröpelingen beschrieben wurde. Und wir haben auch sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, die sich teilweise sehr ähneln dem, was hier heute berichtet wurde, auch mit den dazugehörigen Herausforderungen. Und vieles, was wir dort aufgebaut haben, was wir an Erfahrungen gemacht haben, ist sehr gut gelaufen, teilweise besser, als wir sogar anfänglich geglaubt hatten. Es gab aber trotzdem zwei Dinge, die wir immer wieder als eine ganz starke Herausforderung erlebt haben. Und diese beiden Momente, die werde ich gleich schildern, sind vielleicht auch so ein bisschen ein Einstieg darin, diese gramscianische Brille aufzusetzen und zu gucken, was uns Gramsci und sein Denken im Umgang mit diesen Situationen vielleicht inspirieren kann. Das eine war der Umgang mit Vorurteilen und Abwertungen der Menschen, also der Mieterinnen und Mieter, der Bewohnerinnen untereinander. Also teilweise auch Reproduktion von herrschenden Ideologien bis hin zu Rassismus. Und zum anderen der systematische Aufbau und die Ermutigung von sich selbst als eher unpolitisch begreifenden Menschen hin zu kollektiv führenden Akteuren. Also tatsächlich zu Intellektuellen im gramscianischen Sinne, zu Menschen, die selbst die Führung in die Hand nehmen, kollektiv. Das fanden wir immer eine große Herausforderung. Also wir haben Menschen gewinnen können und sie sind auch sehr aktiv geworden, darin zum Beispiel selber Haustürgespräche zu führen und nicht nur immer diejenigen zu sein, bei denen es klingelt. Aber zum Beispiel sich mutig hinzustellen und auf die Fragen von einer Lokalreporterin zu antworten, das hat viel, viel Arbeit miteinander erfordert. Genau, und anhand dieser beiden Herausforderungen möchte ich ein bisschen näher eingehen nochmal auf den Begriff des Alltagsverstands bei Gramsci und der Frage der Hegemonie. Alltagsverstand, sagt Gramsci, ist eine bizarr zusammengesetzte, zufällige und zusammenhangslose Weltauffassung, in der sich Elemente des Höhlenmenschen und Prinzipien der modernsten und fortgeschrittensten Wissenschaft finden. Vorurteile aller vergangenen, lokal bornierten geschichtlichen Phasen und Intuitionen einer künftigen Philosophie. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie Ablagerungen oder Gesteinsschichten aus verschiedenen Zeiten und Bereichen im eigenen Bewusstsein, im Denken, im Fühlen und in den ganz praktischen Erfahrungen. Auch wenn es so nicht genannt wird, aber letztlich werden da Fragen verhandelt wie, was ist richtig, was ist wahr, was finde ich gerecht, woher komme ich, wo gehöre ich hin, wie muss ich mich verhalten in einer bestimmten Situation, an wem orientiere ich mich und so weiter. Teilweise, sagt Gramsci, sind diese Ablagerungen des Alltagsverstandes widersprüchlich. Sie treten in Spannung miteinander. An anderer Stelle schreibt er, der Alltagsverstand ist eine chaotische Ansammlung disparater Auffassungen und in ihm lässt sich alles finden, was man will. Gemeint ist damit nicht nur, dass Gedanken, Intuitionen, Erfahrungen, Gefühle und Überzeugungen nur selten ein einheitliches, geschlossenes Weltbild erzeugen. Geschlossene Weltbilder gibt es zwar, die sind aber relativ selten. Das war auch unsere Erfahrung mit sehr, sehr vielen Haustürbesuchen, dass geschlossene Weltbilder, die in sich kohärent sind, eher selten anzutreffen sind, egal welchen Inhalts. Gramsci will aber auf noch was anderes hinaus, auf zwei Dinge. Weder ist der Alltagsverstand falsches Bewusstsein, also die Menschen werden vermeintlich von den Medien, den Bossen oder von den Rechten getäuscht und manipuliert und sie erkennen die Wirklichkeit nicht und brauchen ein bisschen ideologische Nachhilfe durch uns Revolutionäre. Das war so ein bisschen der Klassiker im Marxismus des 20. Jahrhunderts. Noch sind die Menschen in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen allein aufgrund ihrer Stellung in der Produktion, also als abhängig Beschäftigte, als Lohnarbeiterin, nur aufgrund ihrer Position automatisch kämpferisch und solidarisch oder gar kapitalismuskritisch. Ebenso wenig wie Frauen und Queers automatisch nicht sexistisch oder Menschen mit Rassismuserfahrungen nicht automatisch nicht rassistisch sind. Und ich finde diese Präzisierung auch gerade in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, an den Haustüren wichtig, weil sie zeigt, es gibt keine politischen Abkürzungen, wenn es darum geht, emanzipatorische Ideen und Projekte voranzutreiben, die für ihre Verbreiterung und Verankerung notwendigerweise darauf angewiesen sind, von mehr Leuten als der eigenen Peer Group auch als das ihre anerkannt und vor allen Dingen angeeignet zu werden. Eigentlich ist die Erkenntnis banal. Die Auseinandersetzungen über die gesellschaftliche Entwicklung müssen durch eben diese Gesellschaft hindurch. In den Büros und Betrieben, aber auch ideologisch, wissenschaftlich, alltagskulturell. Und das ist eine relativ mühsame politische Arbeit, sozusagen die Mühe der Ebene. Und dafür, sagt Gramsci, muss der Alltagsverstand, damit meint er übrigens den Alltagsverstand von uns allen, kritisch aufgearbeitet werden, um seinen guten Kern, den Buon Senso, es wird im Deutschen übersetzt mit gesunder Menschenverstand. Ich finde die Übersetzung so ein bisschen heikel, weil sie mich irgendwie immer an gesundes Volksempfinden erinnert. Ich weiß nicht warum. Also den Buon Senso freizulegen, sich mit ihm zu verbünden und an diesen politisch anzuknüpfen. Er sagt dazu, ich zitiere ihn nochmal, die eigene Weltauffassung kritisieren heißt mithin, sie einheitlich und kohärent zu machen und bis zu dem Punkt anzuheben, an dem das fortgeschrittenste Denken der Welt gelangt ist. Der Anfang der kritischen Ausarbeitung ist das Bewusstsein dessen, was wirklich ist. Das heißt, ein Erkenne dich selbst als Produkt des bislang abgelaufenen Geschichtsprozesses, der in einem selbst eine Unendlichkeit von Spuren hinterlassen hat, übernommen ohne Inventarvorbehalt. Ein solches Inventar gilt es zu Anfang zu erstellen. Jede und jeder von uns kann so ein Inventar erstellen über die prägendsten Elemente des eigenen Alltagsverstandes. Also, ich mache es mal konkret. Kann jede und jeder für sich gedanklich mal so durchgehen. Sprüche und Rezepte der Großmutter, prägende Filmstars, Benimmregeln, Populärliteratur, Erfahrungswissen, Urteile und Vorurteile, Redeweisen und Sprüche, unhinterfragte Instinkte und Impulse, prägende Personen, Bücher, Begegnungen, Funktionsweisen von Institutionen, Behörden, Recht und Gesetz, Feiertage und Gedenken, wem wird gedacht, wie wird gedacht, sogenannte Lehren aus der Geschichte, Volksweisheiten und so weiter. Aber was heißt es überhaupt, etwas kohärent zu machen, was per Definition im widersprüchlich ist? Es bedeutet, diese Widersprüche zunächst überhaupt mal zu benennen, die aus so einer Weltauffassung resultieren. Ich mache das mal an einem Beispiel. Also so eine Volksweisheit ist zum Beispiel, verdichtet sich in dem Satz, Leistung muss sich lohnen. Leistung muss sich lohnen, klingt einerseits irgendwie plausibel und irgendwie auch gerecht. Andererseits erleben viele Menschen im Alltag schreiende Ungerechtigkeit. Menschen leisten viel und kommen nicht auf einen grünen Zweig. Leistungsloses Einkommen gilt als anrüchig. Oder ein anderes Beispiel wären Schulnoten. Einerseits sind sie ein vermeintlich objektiver Maßstab. Andererseits können sie vieles gar nicht richtig abbilden. Und dann gilt es, diese Widersprüche zugunsten eines nüchternen Fokus auf Befreiung von Herrschaft zu bearbeiten, dafür auch mal liebgewonnene Überzeugungen gegebenenfalls in Frage zu stellen, Denken und Fühlen teilweise auch umzuarbeiten, zusammen mit anderen, nicht allein. Im eigenen Leben Führung zu übernehmen und vermeintlich Alternativloses, Leistung muss sich halt lohnen, nicht mehr hinzunehmen. Diesen Prozess der Auseinandersetzung aber nicht von oben herab zu betreiben, also von den intellektuellen Höhen, intellektueller im klassischen Sinne, sondern anknüpfend an das Wissen aller Beteiligten, vor allen Dingen auch derjenigen, deren Wissen eher selten abgerufen wird, die nicht zu Talkshows eingeladen werden. Nicht anbiedernd oder von außen, sondern in kritischer Auseinandersetzung miteinander. Gramsci war dabei vor allen Dingen aus der Erfahrung der Niederlage der Streiks in Norditalien und dem teilweise Überlaufen der Arbeiterinnen und Arbeiter zum Faschismus wichtig, dass Menschen unterschiedlichen Bildungsgrades und mit verschiedenen Lebensrealitäten die Tuchfühlung zueinander nicht verlieren. Denn er wusste, linke Politik wird nur dann Erfolg haben, wenn es ihr gelingt, tragfähige Bündnisse zu schließen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Milieus der Subalternen. Das, musste Gramsci dann aber bitter feststellen, gelang in Italien seiner Zeit, also dieses Bündnis herzustellen, teilweise sogar klassenübergreifend herzustellen, besonders gut, ausgerechnet der katholischen Kirche und später dann dem Faschismus. Deswegen ging es Gramsci darum, selbst auf die Suche zu gehen, intellektuell, aber auch praktisch politisch, die Zutaten für einen gemeinsamen politischen Kit zu finden, der die Subalternen, also die der Herrschaft Unterworfenen, in ihrer Vielfalt zusammenschweißt. Und im Sinne der Schaffung dieses Kits zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Tätigkeiten und Erfahrungen, aber mit gemeinsamen Interessen, betont Gramsci in diesem Sinne, alle Menschen sind Intellektuelle. Deswegen würde ich auch auf die vorhin aufgeworfene Frage, inwiefern die Aktiven von Solidarisch in Gröpelingen, Bergfidel Solidarisch oder Vogliamo Tutto Intellektuelle sind, sogar noch weiter beantworten und würde sagen, jede und jeder, der in diesem Prozess der nachbarschaftlichen Organisierung organisierend tätig ist, wäre mit Gramsci gesprochen Intellektueller. Es ist nicht gekoppelt an Theorieproduktion oder an das bessere Argument, sondern er hat einen anderen Begriff von Intellektuellen. Er sagt, alle Menschen sind Intellektuelle, auch wenn nicht alle die Funktion von Intellektuellen in der Gesellschaft innehaben. Was meint er jetzt mit Funktion? Gramsci spricht in dem Zusammenhang von organischen Intellektuellen. Das sind Menschen, die eine bestimmte Weltauffassung, zum Beispiel darüber, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln soll und damit einhergehende Grundüberzeugungen repräsentieren, aber nicht nur das, sondern sie auch organisierend vorantreiben, als Sprachrohr wirksam sind. Organisch sind Intellektuelle auch durch ihre Verankerung in relevanten Gruppen oder Bewegungen der Gesellschaft und durch die Rolle, die sie in ihnen einnehmen. An einer bestimmten Stelle spricht er von Intellektuellen als den Korsettstangen dieser Gruppen. Das ist jetzt erstmal nur ein formales Charakteristikum, das ist noch überhaupt keine inhaltliche Aussage über diese Intellektuellen. Also das heißt, die Intellektuellen sind jetzt nicht notwendigerweise die guten, die progressiven Kräfte der Gesellschaft. Und wenn ich versuche, das auf die heutige Zeit zu übersetzen, dann könnte man sagen, dass zum Beispiel die organischen Intellektuellen in der Blütezeit des Neoliberalismus von oben beispielsweise Personen waren wie Heidi Klum, weil ihre Sendung Deutschland sucht den Superstar quasi den Neoliberalismus auf den Punkt bringt. Jeder kann es schaffen, wenn er sich nur gut genug anstrengt. Du kannst dein Leben durch Fleiß, Talent und harte Arbeit komplett verändern. Du musst nur fest an dich glauben. Man könnte auch sagen, ein bisschen anders gedacht, Steve Jobs als organischer Intellektueller von oben. Computertechnologie revolutioniert alles im Leben. Mit Gramsci gedacht sind organische Intellektuelle eines Versuchs, mit dieser neoliberalen Erzählung zu brechen und dementsprechend von unten, zum Beispiel fällt mir da ein, die Reinigungskraft, Gewerkschafts- und SPD-Mitglied Susi Neumann in der Debatte, also immer wieder mit Sigmar Gabriel, die nicht nur Reinigungskräfte organisiert hat, sondern auch versucht hat, die SPD wieder auf einen linken Kurs zu bringen. Für die soziale Frage fällt mir ein die Jobcenter-Angestellte Inge Hannemann, die sehr deutlich gebrochen hat mit der Erzählung, die die Funktion von Jobcentern im Neoliberalismus ausmachen. Oder jetzt in der Gegenwart fällt mir ein der Leiharbeiter und Krankenpfleger Ricardo Lange für den Pflegenotstand. Und wenn man sich die Frage stellt nach organischen Intellektuellen der gegenwärtigen Gesellschaftsformation, also einer, in der der Neoliberalismus schon lange nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit ist, würde ich sagen, da gibt es nicht so eindeutig benennbare, denn es ist eine geschichtlich offene Situation. Und in der gegenwärtigen Polarisierung aus Klimakrise, sozialer Frage, teilweise quer dazu auch Corona-Politik, fallen mir Personen ein wie Greta Thunberg oder andere organisierend Aktive von Fridays for Future, also organische Intellektuelle müssen nicht notwendigerweise bekannt sein, oder Alexandria Ocasio-Cortez, und sie stehen für ein Projekt einer radikal-sozial-ökologischen Umgestaltung der Gesellschaft und treiben es auf unterschiedlichen Feldern ideologisch und praktisch voran. Demgegenüber gibt es aber auch Personen wie Christian Lindner. Er repräsentiert und organisiert auf sehr smarte Weise das Projekt eines autoritären Neoliberalismus 2.0. Und Björn Höcke ließe sich mit Gramsci als organischer Intellektuelle eines reaktionär-rechten Projektes beschreiben. Inwiefern haben also Gramscis Überlegungen für linke Kräfte heute Relevanz? Ich war nicht nur im Zuge der Gründung dieser Mieterinneninitiative in Gropiusstadt an Haustüren, sondern auch Befragungen, die wir durchgeführt haben. Und ich habe an wirklich, also in ganz unterschiedlichen Stadtteilen, unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Regionen in Deutschland an den Haustüren wirklich alles Mögliche erlebt und gehört. Und wirklich bin selten auf ein geschlossenes Weltbild gestoßen, sondern eben allüberall auf bizarren Alltagsverstand. Es gab sehr viel schöne und auch berührende Begegnungen, aber unsere Mitstreiter und ich hatten vor allen Dingen mit einer Haltung immer besondere Probleme, die sowas quasi Fatalistisches ausgedrückt hat. Genau, wir hatten vor allen Dingen mit einer Haltung, fanden wir immer besonders schwierig, wenn es so in die Richtung ging, ja, ändert sich ja doch nichts, ist halt Schicksal, da kann man nichts machen. Oder sich wehren bringt nichts, außer dass man aufs Maul kriegt oder den Job gekündigt bekommt. Wir haben auch andere Dinge gehört, wie zum Beispiel, naja, ihr Linken, ihr wollt schon gute Sachen, aber ihr könnt es ja gar nicht durchsetzen. Also lieber den Spatz in der Hand, 12 Euro Mindestlohn mit der SPD, als die Taube auf dem Dach, um wieder so ein bisschen bei den Volksweisheiten zu landen. Wir haben auch Dinge gehört wie, ja, Umwelt ist wichtig, da muss was getan werden, aber dafür jetzt alles ändern, also mein Auto soll mir niemand wegnehmen. Auch Sätze wie, also wenn alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann gute Nacht. Oder aber, man darf ja gar nichts mehr sagen, sonst kommt gleich die Genderpolizei. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen auf den politischen Gehalt dieser Aussagen eingehen und wie man damit umgehen kann. Wie gesagt, wir haben auch viele andere Dinge gehört. Das wäre ein eigener Vortrag. Interessant scheint mir hier was anderes. Es gibt anscheinend noch eine deutliche Kluft zwischen dem sich formierenden, also noch nicht im gramscianischen Sinne führenden, noch nicht hegemonialen gesellschaftlichen Projekt eines grünen Kapitalismus und dem Alltagsverstand in beachtlichen Teilen der Bevölkerung. Denn Auseinandersetzungen um Rassismus und Geschlechterverhältnisse beispielsweise haben bereits Eingang gefunden in dieses sich formierende Projekt. Also zum Beispiel rein weiße Männerveranstaltungen, es gibt immer noch zu viele, machen sich heute lächerlich. Sie funktionieren zwar noch und sind teilweise sehr mächtig, müssen sich aber rechtfertigen. Das bedeutet nicht, dass Feminismus und Kämpfe gegen Rassismus eingemeindet und damit die verbundenen Missstände beseitigt wären. Auf keinen Fall. Aber hier ist es gelungen, dass kritische Stimmen im Mainstream angekommen sind und sich in ein formierendes Gesellschaftsprojekt einschreiben. Ich finde, das zeigt sich beispielhaft, also nicht allumfassend erklären, aber beispielhaft in Filmen und Serien, zum Beispiel auf Netflix, bei denen zunehmend ausgewogener repräsentiert, teilweise überrepräsentiert wird, was gut ist, denn es verdeutlicht, wo die Lücken und Blindstellen vorher waren. Also, dass Frauen sich beispielsweise in Filmen, wenn sie mal ohne einen Mann reden, nicht nur über Liebe und diesen Mann sprechen, sondern auch über andere Dinge. Interessant ist aber, Gramsci war ja viel auf dem Feld der Alltagskultur und Populärliteratur unterwegs, dass es kaum positiv-utopische Würfe in Film oder Literatur gibt, die zum Beispiel den Kapitalismus als überwunden darstellen oder die Geschlechterverhältnisse als durchweg freie und gleiche skizzieren. Also ich warte zum Beispiel immer noch auf die Verfilmung des grandiosen Buches von Marge Piercy aus den 70er Jahren »Frau am Abgrund der Zeit«. Mit einer, wie ich finde, auffälligen Ausnahme der antirassistischen Bewegung ist es gelungen, in der Kulturproduktion ein positives Bild von Gesellschaft zu vermitteln, in der Hautfarben und Herkünfte gleichberechtigt und vielfältig miteinander in Beziehung treten. Ich sage es nochmal, damit es nicht missverstanden wird, ich meine damit nicht, antirassistische Kämpfe seien harmlos für den Kapitalismus oder gar längst gewonnen. Im Gegenteil. Doch endlich haben sie überhaupt eine Stimme, die in der Mitte der Gesellschaft erhört wird und einen Machtanspruch formuliert. Vielleicht liegt auch ein Geheimnis des relativen Erfolgs rassismuskritischer Stimmen neben der notwendigen Kritik, der Wut und auch der Anklage an ihren positiv formulierten Anknüpfungspunkten für eine solidarische Gesellschaft. Und jetzt nochmal Bezug nehmend auf Aspekte, die wir heute früh nur angerissen haben und die hier nochmal den Rahmen vielleicht ein bisschen zu dem, was ich jetzt erzählt habe, darstellen können, möchte ich nochmal ein paar zentrale Gedanken, die den Blick vielleicht auch für diese Woche in all der Kontroverse, auch mit dem, was du gesagt hast, Felix, vorhin, aufmachen und zur Diskussion stellen, was wir mit Gramsci für politische Strategie mitnehmen können. Herrschaft, wie gesagt, in bürgerlichen Demokratien funktioniert anders als nackte Unterdrückung. Hegemonie ist komplex und unter Umständen eine relativ stabile Angelegenheit. Das sollten wir als Menschen, die für Veränderung kämpfen, nicht unterschätzen, die Beharrungskräfte. Hegemonie bedeutet nämlich, dass neben Zwangselementen es für relevante Teile der Bevölkerung, wenngleich kritikwürdige, so doch plausible Gründe geben mag, einer bestehenden Ordnung samt dazugehöriger Weltauffassung aktiv zuzustimmen oder zumindest mangels glaubwürdiger Alternative sie passiv hinzunehmen. Ist halt so, kann man nichts machen. Haben wir wirklich sehr oft an den Haustüren gehört und fand ich, ja, die persönlich, also ich fand es weniger schwierig mit jemand, der mit rechten Gedanken, Versatzstücken argumentiert hat, in einem Gespräch zu bleiben, als mit jemand, der dieses passive Hinnehmen in Sätzen wie, da kann man eh nichts machen, lohnt sich nicht, so ist eben die Gesellschaft, seine Sicht auf die Welt zum Ausdruck gebracht hat. Um als gesellschaftliche Kraft, um als politische Organisation der Subalternen Führung zu erlangen, muss man sich mit bestimmten Herausforderungen beschäftigen, die uns als Linke auch schon lange begleiten. Also zum Beispiel den Spagat hinkriegen zwischen einerseits der Vielfalt der Akteure oder Gruppen mit den dazugehörigen Interessen. Menschen sind verschieden, Menschen haben unterschiedliche Standpunkte, bis hin zu dem Postulat, ich kann nur für mich sprechen. Auf der einen Seite also die Vielfalt, die reale Vielfalt und der auch gerecht zu bleiben und gleichzeitig aber eine Einheit von Stimmen zu organisieren. Denn wir müssen an bestimmten Stellen mit einer Stimme sprechen können, wenn es um einen konkreten gesellschaftlichen Konflikt geht. sozusagen politisches Subjekt werden. Wie bewältigt man diesen Spagat produktiv? Denn die Spaltung der Subalternen ist im Kapitalismus der Normalzustand. Die Verbindung ist die Herausforderung. Es gilt aber auch noch andere Spagate hinzukriegen, also zum Beispiel das Verhältnis in einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit. Da sind wir wieder bei der Frage, wer wird gesellschaftlich als intellektuell eigentlich anerkannt? Und zu sagen, alle Menschen sind Intellektuelle, ist ja auch eine Form der Wertschätzung und Anerkennung von Tätigkeiten, die unabdingbar sind für politische Organisierung, die aber gemeinhin nicht als intellektuell begriffen werden. Also Ausschau zu halten als Organisationen, auch nach Menschen, die zum Beispiel die Fähigkeit haben, dafür zu sorgen, dass auch wirklich jeder beim Treffen teilnimmt, die was Verbindendes haben, auf deren Wort die Nachbarn hören beispielsweise, ist total wichtig und wäre mit Gramsci gesprochen eine klassische Person organischer Intellektueller. Den Spagat zwischen Spontanität von Protesten, von Rebellion, von Widerstand und gleichzeitig Planung und Strategie nicht zu vergessen, beziehungsweise dieses Verhältnis zu einem produktiven politischen Kampf auf die Reihe zu kriegen. Dazu sind wir heute früh nicht mehr ganz gekommen, aber vielleicht habt ihr das im Laufe der Woche auch nochmal besprochen. Gramscis Blick auf Staat und Zivilgesellschaft, die ja in bestimmten Traditionen liberalen Denkens wird die Zivilgesellschaft, in der wir uns dann auch politisch viel bewegen, häufig sehr gerühmt als sozusagen eine demokratische Kraft, die gegebenenfalls auch gegen den bösen Staat aktiv wird. Bei Gramsci ist diese gerühmte Zivilgesellschaft vom Begriff her kein netter Haufen progressiver NGOs, sondern Teil des integralen Staates, also einer bestimmten Herrschaftsformation und damit auch ein von Herrschaftslinien entlang von Klasse, Race, Geschlecht, Alter oder Gesundheit durchzogener Bestandteil einer hegemonialen Herrschaftsform. Gramsci spricht an einer bestimmten Stelle davon, dass die Zivilgesellschaft die Schützengräben des Staates sind, also dort, wo eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung verteidigt wird. Alltagskulturelle Elemente haben für eine politische Analyse und Strategie eine immense Bedeutung. Ich habe es vorhin, wie gesagt, mit ein paar Beispielen versucht, deutlich zu machen. Heidi Klum konnte uns viel über den Neoliberalismus erzählen. Jetzt, mit den Brüchen und Widersprüchen, die immer offener zutage treten, würde ich sagen, ist sie da nicht mehr die erste Adresse. Und das Ringen um eine gemeinsame Weltauffassung muss, ein bisschen salopp gesagt, auch außerhalb der eigenen Bubble stattfinden. Es geht darum, den eigenen Geist der Abspaltung, das ist ein gramscianischer Begriff, den eigenen Geist der Abspaltung mit den zarten Pflanzen nonkonformen Verhaltens, alltäglichen Widerstands, manchmal kaum sichtbarer Rebellion an anderen Orten zu verbinden und damit zu verbreitern. Und einem dem spontanen, disparaten Alltagsverstand überlegenes, kohärentes Denken auszuarbeiten, ist unbedingt eine gemeinsame, vor allen Dingen auch selbstkritische Kraftanstrengung, die nur erfolgreich ist, wenn sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Schicht, Milieu, Erfahrung und so weiter miteinander ins Benehmen setzen und voneinander lernen. Ich finde, dass dafür auch heute das Podium hier sehr viel Anregung gebracht hat. Und dabei, das ist auch eine Erkenntnis, die man mit Gramsci ziehen kann, kann man auch woanders herkriegen, aber jetzt sind wir hier bei der Kantine Gramsci. Dabei siegt nicht immer die Kraft des besseren Arguments. Auch Emotionen, Intuitionen, Erfahrungswerte, kurz nicht kognitives sind relevant, weil es uns zutiefst prägt. Und abschließend möchte ich auch mit einem leichten Augenzwinkern noch ein Rezept von Gramsci zitieren für die Situationen gesellschaftlicher Umbrüche, wenn ausreichend Menschen den Glauben an das Alte verloren und sich noch nicht für das Neue entschieden haben. Dann sagt Gramsci, niemals müde zu werden, die eigenen Argumente zu wiederholen und dabei literarisch ihre Form abzuwandeln. Die Wiederholung ist das wirksamste didaktische Mittel. Soweit von mir. Vielen Dank. Danke dir schon mal vielmals für den Vortrag. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, Fragen zu stellen, Dinge zu diskutieren, die ihr spannend findet. Genau, ihr könnt auch, falls ihr sozusagen im Saal keine Frage stellen wollt, mit der letzten Seite des Programmheftes einen QR-Code einscannen, über den ihr dann in ein digitales Pad auch eure Fragen stellen könnt, die wir dann auch darüber berücksichtigen können. Genau. Habt ihr Fragen, Anregungen, Dinge, die ihr zur Diskussion stellen wollt? Also ich versuche es mal, obwohl das, was ich sagen will, super unklar ist in meinem Kopf. Und also wir hatten gerade so ein bisschen, waren an dem Punkt, dass wir den Eindruck hatten, dass dieses Herangehen an den bizarren Altersverstand und dann das Ziel, es irgendwie so kohärent zu machen und so, dass das ein bisschen was Formalistisches hat. Also muss man nicht irgendwie mehr so drüber reden, was unter welchen Lebensbedingungen stellen sich welche Inhalte des Alltagsverstands als sinnvoll dar und dann vielleicht auch als auf eine widersprüchliche Weise, aber und wie kann man dann von diesem Wissen aus, wie sich das inhaltlich herstellt, sich überlegen, wie man damit umgeht, statt irgendwie so komisch, also es bleibt wahrscheinlich nicht auf dieser formalistischen Ebene, aber mir blieb da irgendwie so ein bisschen, fehlte so ein bisschen die Reibung oder so bei der Sache. Also besser kriege ich es jetzt nicht. Jetzt würde ich dem vielleicht auch noch eine Frage anschließen, und zwar hast du ja davon gesprochen, dass es ja eben eine Herausforderung ist, eine gespaltene Gesellschaft wieder zu verbinden. Und die Frage, die ich mir, glaube ich, so ein bisschen stelle, wie man das mit Gramsci eigentlich wirklich macht. Also er hat ja, glaube ich, so ein Modell von, dass man sich irgendwie erst über die eigenen Interessen als Gruppe bildet und dann verschiedene Gruppen, die dann alle ihre eigenen Interessen haben, sich dann irgendwie verbinden. Also das, ich fand das immer relativ platt, glaube ich, dass sozusagen, dass sich Gruppen nur über Interessen verbinden. Und wollte ich nochmal fragen, wie das eigentlich genau bei Gramsci hier angedacht ist, dann so eine große Verbindung zu haben und was sozusagen alles Elemente sind, die nicht durch Zwang verbinden, also nicht durch, was weiß ich, Repression oder vielleicht bestimmte Gesetze und Einrichtungen, die sozusagen zwangsweise Gruppen verbinden. Also was gibt es auch so an freiwilliger Verbindung bei Gramsci sozusagen? Also ich würde ja auf den Beitrag anknüpfen, dass das hier alles sehr formal schien, weil das fand ich war schon ein interessanter Punkt, denn ich frage mich, also mir kam das jetzt so vor, aber ich habe jetzt Gramsci nicht gelesen, deswegen wäre das auch eine Frage, inwiefern er das so berücksichtigt hat oder inwiefern Sie das berücksichtigen, dass also sag ich mal, dass jetzt sehr, das ist, also mir kam es so vor, als wäre dieser Alltagsverstand so sehr auf verbaler, sprachlicher Ebene verstanden, während ich denke, dass vielleicht so die Fantasietätigkeit, also eher so präverbale Mechanismen und wahrscheinlich sehr primitive Mechanismen, also psychologische Mechanismen bei den Menschen da eine Rolle spielen, wie sie denken oder wie sie die Welt wahrnehmen oder ganzheitlich erleben. Ich würde einfach mal ein paar Gedanken, die mir jetzt spontan einfallen, zu den drei Fragen in den Raum stellen, aber freue mich auch, wenn ihr selber nochmal auch Lust habt, was das bei euch wiederum, welche Fragen, also die Fragen, die jetzt gestellt wurden, was die bei euch vielleicht auch für Antworten provozieren. Ich fange vielleicht ganz hinten an. Also Gramsci betont an ganz vielen Stellen der Gefängnishefte, wie die nicht kognitiven Elemente von Prägungen, also wie stark die prägen. Immer und immer wieder setzt er sich auch mit dem Verhältnis von Fühlen und Denken auseinander. Und insofern ist Alltagsverstand, wenn ich, so wie ich Gramsci verstehe, auf jeden Fall eine Angelegenheit, die sich nicht reduzieren lässt nur auf Sprache, Aber natürlich ist es so, dass Menschen über Sprache miteinander in Kontakt treten und sich darin Vorstellungen von der Welt, Vorstellungen darüber, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickeln soll oder auch einfach nur mein kleiner Vorgarten. Also wie auch immer, die artikulieren sich natürlich häufig über Sprache. Nicht nur, also auch über bestimmte Art von Körperlichkeit, Bewegung und so weiter. Aber wenn es darum geht, dass wir das politische Moment reinbekommen, dann haben wir es oft mit Sprache zu tun. Aber dass diese Sprache eben nicht einfach nur Ausdruck von Argumenten sein muss, das kann sie auch. Und das strebt er durchaus auch an, zu sagen, wir müssen alle danach streben, uns klug zu machen und zu klugen Klassenkämpferinnen. Aber dass sich eben in der Sprache auch ganz viel mehr transportiert als rein Kognitives oder nur Rationales, sondern dass da Elemente mit transportiert werden, die wir selber vielleicht auch gar nicht erstmal so bewusst haben. Damit spreche ich auch mich selber an, also nicht nur im Sinne von die anderen. Also was du jetzt präverbale Mechanismen genannt hattest, kommt darin genau auch mit zum Ausdruck. Deswegen finde ich diese Aufforderung von ihm, ein eigenes Inventar mal zu machen von den Prägungen und den unhinterfragten Leitsätzen oder auch von bestimmten Erfahrungen, vielleicht auch in Familie und nicht nur im Büro, im Betrieb oder so, oder an der Universität, das mal wirklich für sich auch kritisch zu durchdenken. Um auch auf die Spur zu kommen von eigenen Prägungen, die eben nicht nur rational sind oder kognitiv. Diese schrittweise Verbreiterung der Bündnisfähigkeit über die Interessen, ne? Lukas, wo bist du, was du angesprochen hattest? Also, was hätte Gramsci gesagt oder was ist da seine ausgearbeitete Theorie dazu? Die gibt es nicht. Ne? Also es ist eine Art Torso, wenn man so will, von Gedanken, die Gefängnishefte. Und ich finde das Inspirierende an Gramsci auch nicht, hinterher zu versuchen, irgendwie eine geschlossene Theorie draus zu machen, sondern, wie ich am Anfang gesagt habe, eine bestimmte Brille aufzusetzen, mit der ich auf gesellschaftliche Prozesse gucke, was man auch mit anderen Brillen machen kann. Und dann entdeckt man auch andere Dinge vielleicht. Also ich finde immer, Theorie ist so hilfreich, wie sie mir Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise nahe bringt, aus der ich Schlüsse ziehen kann und was lerne. Und ich glaube, das Problem, was er da am Wickel hat, wenn er zunächst erstmal analysierend beschreibt, wie Hegemonie in der Gesellschaft zustande kommt, nämlich darüber, dass bestimmte Gruppen über ihr eigenes, er nennt es das ökonomisch-korporatistische Interesse hinaus, in der Lage sind, Bündnisse zu schmieden, die aber nicht einfach nur so, wir arbeiten an der und der Stelle zusammen sind, bedeuten, sondern die wirklich bedeuten, eine politische Kraft zu entwickeln, die was zu tun hat mit der Integration unterschiedlicher Interessen zu einer politischen Stimme und zu einem ökonomischen Projekt. Das analysiert er zunächst erstmal, so ist es, so machen es die Herrschenden oder so ist die Verfasstheit der Gesellschaft, in der er lebt. Diesen Prozess zu beschreiben, hat er, finde ich, die Spannung am Wickel besonders, wie es gelingt, und das überträgt er dann auf die Frage, wie das auch den Subalternen gelingen kann, eben hinzukriegen, einerseits divers zu sein, einerseits auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, also wenn es von Kapitalseite geht, auch in Konkurrenz zueinander zu stehen, auf der Seite der Subalternen aber beispielsweise durch unterschiedliche Lebenssituationen mit unterschiedlichen Aspekten von Herrschaft ganz unterschiedlich konfrontiert zu sein und trotzdem daran zu arbeiten, dass man eine gemeinsame politische Stimme und ein gemeinsames Projekt entwickelt, was zum einen nicht nur diskursiv was Gemeinsames herstellt, sondern auch in der gelebten Praxis was Gemeinsames herstellt. Und das finde ich ist in der Tat eine totale Herausforderung, weil das fängt ja schon bei sowas Banalem an wie eine Demo. Also unter welcher Forderung oder mit welchem Slogan oder wer ist das politische Subjekt, als das wir uns ansprechen wollen? Also in den 70er Jahren war die Frage noch nicht aufgekommen, ob zum Beispiel wir Frauen ein geeignetes politisches Subjekt ist. Die feministische Debatte und auch die Praxis hat sich weiterentwickelt und da gibt es heute andere Debatten dazu, inwiefern wir Frauen zum Beispiel noch eine gemeinsame Losung als politisches Subjekt ist oder ob das einer bestimmten Lebensrealität überhaupt nicht gerecht wird, von Zweigeschlechtlichkeit oder von einer vielleicht auch essentialistischen Vorstellung von Weiblichkeit. Oder ob das gerade notwendig ist zu sagen, an dieser Stelle müssen wir ein gemeinsames Wir formulieren und auch in der Praxis hinbekommen. Zum Beispiel, dass Mieterinnen, die sich organisieren, beispielsweise auch angesprochen fühlen als potenzielle Patientinnen in einem Krankenhaus und sich zumindest ein Bewusstsein dafür entwickeln und auch in Erfahrungen geschult sind, dass das was mit ihren Kämpfen zu tun haben könnte, nämlich um die Garantien des Lebens. Also habe ich ein Dach über dem Kopf und werde ich eigentlich, wenn ich krank bin, gut versorgt? Das heißt also, wir sind immer wieder vor die Herausforderung gestellt, politische Subjekte und ein Wir zu kreieren, sowohl im Sprechen als auch im Tun, und dabei aber nicht zu vernachlässigen, dass wir diverse und vielfältige Menschen sind. Und das, finde ich, ist eine politische Herausforderung für eine organisierende Kraft und auch für jeden politischen Prozess. Und darum geht es ihm, das einerseits zu analysieren und gleichzeitig aber auch, also wie machen es die Herrschenden? Und gleichzeitig aber auch strategisch zu denken, wie kann das unterschiedlichen Milieus, Schichten der Subalternen gelingen. In einer Sprache, die uns heute vielleicht fremd ist, wo ich aber sagen würde, der Gedankengang, der dahinter steht, ist brandaktuell oder die Herausforderung, die dahinter steht. Und die Frage, ob dieser Zusammenschluss freiwillig ist oder nicht, die kann man stellen. Die war für Gramsci aber, glaube ich, nicht relevant, weil für ihn war relevant die Frage, nicht relevant im Sinne von, dazu hätte er keine Meinung gehabt, sondern ich glaube, fragen können wir ihn nicht. Für ihn hat sich die Frage anders gestellt, nämlich, welche Form von Bündnis ist notwendig, damit wir einen Schritt weiterkommen? Denn Kapitalismus, eine kapitalistisch verfasste Gesellschaft, ist ein Zwangszustand. Wir leben ja schon in einer Gesellschaft, in der wir diversen Zwängen ausgesetzt sind, in der wir in bestimmte Strukturen eingebunden sind, in der wir nach bestimmten Logiken handeln müssen und in der das Proletariat, um einen eher etwas altertümlichen Begriff zu verwenden, aus Gramscis Zeiten, gespalten ist als Normalzustand und das Kapital auch immer wieder Wege finden wird, die Spaltungen der Subalternen zu erneuern. Und angesichts dieser Zwangslage würde, glaube ich, Gramsci darauf antworten, was ist historisch notwendig, um uns vereinigen zu können? Freiwilligkeit wäre, glaube ich, nicht in seinem Blick gewesen an der Stelle, aufgrund der Zwangslage, in der man sich ohnehin befindet. Ist aber nur eine Vermutung. Fragen kann ich ihn nicht. Und zu der Frage von den Widersprüchen im Alltagsverstand und das Kohärentmachen. Ich habe mich am Anfang auch immer wieder gerieben an diesem Begriff und würde auch nicht sagen, dass ich den irgendwie, also wir können auch, ich hänge nicht an dem, aber eine Idee, die dahinter steht, finde ich auf jeden Fall wichtig. Es geht nicht darum, Widersprüche im Denken, Fühlen und Handeln und in den Erfahrungen, die wir machen, zum Beispiel irgendwie zu leugnen oder glatt zu bügeln. Das ist nicht sein Punkt, sondern mit Kohärenz, so wie ich ihn verstehe oder wie ich es auch fruchtbar finde für politisches Denken, ist, glaube ich, eher gemeint, dass wir quasi das Widersprüchliche und das, was an uns zerrt und reißt in unseren Erfahrungen, schaffen, einzubetten in eine Weltauffassung, die uns Erklärungen dafür gibt, warum es so ist, die zum Beispiel auch Widersprüche zwischen dem eigenen Denken und dem Fühlen zum Thema macht und guckt, wie können wir denn diese Widersprüche bearbeiten konkret? Also wir denken auf eine bestimmte Weise, aber wir fühlen auf eine andere und das hat was zu tun mit den Verhältnissen, in die wir geworfen sind. Also entlang dieser Widersprüche immer wieder zu arbeiten oder aber auch ganz konkret, wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise eine häufige Erfahrung war, also ich nehme jetzt auch sehr stark Bezug auf diese Haustürgespräche, weil die mich einfach eine Menge gelehrt haben, der Widerspruch zwischen der eigenen Erfahrung von Prekarität, Armut, Abwertung und gleichzeitig aber beispielsweise im Denken dann relativ aus Medien oder sonst woher schnell übernommene Erklärungsweisen dafür, die in einem totalen Widerspruch stehen. Also jemand, der selber Abwertung oder Diskriminierung erfahren hat, sozusagen dieselbe weiterträgt nach unten und diesen Widerspruch gar nicht erstmal für sich bedenkt. Den damit aber zu konfrontieren, hat zu total interessanten und auch produktiven Gesprächen geführt, auch in unserer Nachbarschaftsorganisation in Gropiusstadt. Da war zum Beispiel ein Punkt der, dass Mieterinnen, die selbst massiv von Mieterhöhungen betroffen waren, weil sie Geringverdienende waren, weil sie teilweise Rentner oder auch häufig Rentner waren, die in einer prekären und teilweise existenzbedrohlichen Situation, vorhin hat es auch jemand gesagt, wenn es richtig existenzbedrohend wird, dann sind die Leute bereit, auch mehr zu geben und mehr zu machen, also in so einer Situation zusammengekommen sind und tatsächlich auch dieses beginnende Projekt einer Mieterinitiative mitgetragen haben, bei der krassen Mieterhöhung selbst als allererstes aber die Erklärung hatten, ja, kein Wunder, dass die Harzer nicht hier sind, weil die kriegen es ja eh vom Jobcenter bezahlt. Also die kriegen die Mieterhöhung vom Jobcenter bezahlt und deswegen müssen sie sich gar nicht so Sorgen machen über diese Mieterhöhung, weil die kriegen es ja vom Staat reingeschoben. Also sozusagen Menschen, die Armutserfahrungen machen, selber abwertend handeln und diesen Widerspruch für sich erstmal plausibel finden. Darum geht es, glaube ich, Gramsci zu sagen, Kohärenz reinzubringen in eine Erfahrung und in ein Denken, wo man mal die Frage stellen könnte, was verbindet mich eigentlich mit Menschen, die Transferleistungen beziehen, mehr gegebenenfalls als mit dem Eigentümer meiner Wohnung, um ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, weil du, ich glaube, du hattest sowas gesagt, das war mir zu glatt oder zu formal. Ich glaube, es geht nicht darum, Widersprüche einzuebnen oder so, sondern die besprechbar zu machen und mit denen zu arbeiten. Es gab noch eine Frage im Pad, die Krachmann noch vorlesen würde. Genau. Wo bleibt Gramscis Marxismus-Leninismus? Magst du das mal ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst? Kann ich leider nicht, weil ich habe die Frage nicht gestellt, die ist online so eingereicht worden. Ah, ach so. Das macht es mir so ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht so ganz klar ist, worauf die Frage hinaus will. Also ich könnte sie so interpretieren, wie ein bisschen Felix' Intervention vorhin ging, im Sinne von, ich mache jetzt mal das, was Bordiger und Gramsci gemacht haben. Ich mache mal die andere Position stark. Indem Gramsci sozusagen versucht, Bündnisfähigkeit zu einem zentralen politischen Projekt zu machen, den Klassenkampf vergisst, wäre sozusagen, so könnte man verstehen, diese Frage, wo bleibt sein Marxismus? Mit der Frage von Leninismus weiß ich nicht genau, also ob es darauf hinausgeht, Lenin als ein Denker derjenigen, die sagt, wir brauchen eine Avantgarde von Revolutionären, die die Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter führen, ob das gemeint ist mit Leninismus oder ob damit gemeint ist sein Parteiverständnis, das ist mir in der Frage nicht so ganz klar. Vielleicht mag die Person, die es jetzt schriftlich gestellt hat, uns gerade hier nicht sagen will, vielleicht doch noch was dazu sagen, weil ich sonst so ein bisschen Schwierigkeiten habe damit, darauf zu antworten. Gut, es scheint so, als ob wir die Frage nicht weiter bearbeiten werden. Gibt es denn noch andere Fragen, die euch noch auf der Zunge brennen? Also so richtig eine Frage ist das nicht, sondern eher so eine Assoziation, die ich auch mit den Fragen, die wir gerade besprochen haben, irgendwie hatte. Und zwar habe ich mich mit Veronica Gago beschäftigt, die argentinische Feministin und Aktivistin ist und die eben viel über die Frauenbewegung in Argentinien eben gesprochen hat und da für sie irgendwie so ein klarer Stellenwert irgendwie, also der Körper und körperliche Erfahrungen irgendwie hatte und das halt so, sie spricht irgendwie vom Körper als Möglichkeit für irgendwie eine Resonanzerfahrung und das halt über diese, also weil Körper vielleicht auch in der Hinsicht, okay, innerhalb einer Frauenbewegung irgendwie so das Objekt irgendwie der Unterdrückung ist und irgendwie da halt patriarchale Gewalt irgendwie sichtbar wird oder nicht sichtbar wird, aber sich ja gerade gegen Körper wendet, dass sie da irgendwie angesetzt hat und eben dem Körper einen oder dieser körperlichen Erfahrung den Stellenwert gegeben hat, okay, darüber konnten sich die Frauen dann irgendwie verständigen oder dass es gar nicht so sehr um Begrifflichkeiten ging, sondern eben um dieses körperliche Wahrnehmungen miteinander teilen und dann, sie spricht dann so von einer, das hört sich alles sehr utopisch an, aber sie redet dann von dieser Versammlung, in dem dann irgendwie auch neues Wissen erzeugt wird, gar nicht so sehr intellektuell, sondern einfach, dass viel mehr Raum für den Körper gegeben wird und dadurch halt irgendwie ja eine andere Form von Solidarisierung und irgendwie Verbindung auch von also unterschiedlichen Klassen und unterschiedlichen Betroffenheiten entstehen kann. Und das also hat jetzt nicht so viel mit Gramsci zu tun, aber ich wollte sagen, es gibt Leute, die sich mit der Umsetzung von den Fragen, die wir haben, beschäftigen. Und da war, wollte ich nur teilen, Veronika Gago ist sehr interessant. Ein bisschen hat es mit ihm zu tun, insofern man die Gemeinsamkeit feststellen könnte, darin zu sagen, nicht kognitive und auch nicht rein gedankliche Elemente als integralen Bestandteil von Politik und von Gemeinsamkeit, von solidarischen Räumen zu begreifen und das nicht abzuspalten, sozusagen Körper, Geist, sondern jetzt nicht im Esoterischen, sondern wirklich in einem gut gemeinten Sinne, also ich persönlich kann mit Esoterik nicht so viel anfangen, Klammer zu, in einem produktiv gemeinten Sinne ganzheitlich Politik zu machen.